La la la la la la bla. Das ist viel zu, das klingt viel zu gut. Da ist was anderes dazwischen. Wie geil. Scheiße. Deine Augen werden langsam weniger auf. Du bist Hätte ich jetzt schon anfangen sollen? Soll ich das hinterher? Was wollte ich sagen? Träum ja keine Scheiße. Träum ja keine Scheiße, sonst setzt was! Scheiße, ich hab ein Essen. Du träumst von Gurken in einem Pappglas und auch von Schurken, die haben. Scheiße. Du träumst den ganzen. Schon falsch. Weil. Und weil du glatt bist. Und weil du glatt bist. Und weil du glatt bist, träumst du nur von Qual. Mumpf, Mumpf. Mumpf, Mumpf. Dein Kopf ist besetzt! Verflucht! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Dein Kopf ist besetzt! Ich sehe da, ein Mann kommt raus. Blickt entspannt aufs Meer hinaus. Er würzt mich ab mit Pfeffer und Salz und steckt mich. Scheiße. Denn ich bin Fischer! Das heißt, ich fang. Nee, das war zu spät. Oh, okay. Das heißt, ich fang Fisch. Ja, ist nicht so. Das heißt, ich fang! Was? Ich bin Fischer! Ich bin Fischer! Aber das. Ich bin Fischer! Ich bin Fischer! Da zappelt etwas! Ja! Im kühlen Nass! Du kannst gerne mich verbessern, ja? Im kühlen Nass! Wie teste best. Wie teste best. Ich. Nee, mach nochmal neu. Das war scheiße. Ich hol das. Ja. Ich brauch mehr. Und dann geht die es ans. Ja. Und dann. Jetzt komm mal ran hier! Ich will dich töten! Was kommt danach, Mann? Ja, aber du musst aufpassen, weil ich schreie auch nochmal rein. Vielleicht gehe ich da einfach weg mit dem. Ja, mit dem Kopf. Oder seitlich oder was weiß ich. Weg wahrscheinlich eher. Du bist ein Fisch. Ich hab grad Kackelkontakt gehabt. Ich beiße zu und da merk ich, du schmeckst mir nicht. Du bist kein Fisch. Du bist ein Fisch. Okay, das war grad merkwürdig. Dann habe ich mich vertan. Du bist ein Fisch und ich esse dich. Du, ich beiße zu und da merk ich, du schmeckst mir nicht. Du bist ein Fisch und ich ess dich. Ich beiße zu und da merk ich, du bist kein Fisch und du schmeckst mir nicht. Du bist kein Fisch und du schmeckst mir nicht. Okay. Du bist ein Fisch und ich ess dich. Ich beiße zu und da sag ich. Ich konzentriere mich immer auf den Du bist kein Fisch und du schmeckst mir nicht! Da, da, da, da. Du bist ein Fisch und ich keiner. Jawohl! Das weiß ich wohl, das weiß ich wohl! Das mache ich, Mann, das mache ich, Mann. Geil, ja, das ist so. Wir sind Gesindel! Vielleicht ein bisschen lauter. Wir sind gesehen. Aus dem Ost. Ruhe! Das kommt genau im richtigen Augenblick. Wenn alle die Schnauze halten, dann Ruhe! Ruhe bitte! Ihr könnt überhaupt nicht mal ernsthaft bei der Sache machen. Mein Gott! Hier riffelt sich das schon rot. Ja? Das ist nicht gut. Also jetzt. Soll ich mal Schnauze. Weitermachen? Wir sind Beschränkte. Beschränkte. Beschränkte. Beschränkte. Wir sind beschränkte Fristen. Wo kommen wir Sachsen? Arsch muss richtig betont werden. Wir sind im Arsch und voll. Verdammt. Wir schneiden Flo die Haare. Crank! Crank! Crank! So wirklich mehr aus dem Bauch. Also Crank! Crank! Crank! Ja. Crank! Crank! Crank! Tracks! Crank! Das klingt also, aber so irgendwie so nach 90er Jahre. Ja, umzingelt, ne? Von was, Genosse Oktor? Ja, so. Ja, Mann, ich will, dass das lustig klingt. Von Wolle. Das ist so bescheuert. Ja. Das ist schon wieder so abgeglitten. Umzingelt von Wolle. Vielleicht sollten wir doch wieder mal Hörspiele aufnehmen. Ja.